Paperback vom bisher letzten Cirque des Yeux-Album Searching for Indigo aus dem Jahr 2017. Auch in diesem Song kommen ganz unterschiedliche Komponenten zusammen. Auf- und abwehende Synthesizer-Girlanden à la Gong oder Tangerine Dream. Die mehrfach übereinandergelegten Stimmen der 29-Jährigen erinnern an den Minimal-Music-Komponisten Steve Reich. Und erst nach gut 2 Minuten setzt eine Art Folk-Rock-Groove ein. Und für die letzte der 5 Minuten wechselt der Song noch einmal die Richtung. Neue Akkorde kommen hinzu, der E-Bass steigt ein und der Schlagzeuger spielt ein neues Begleitmuster. Der Text von Paperback empfiehlt bei der Suche nach der eigenen Identität die Perspektive zu wechseln und dann zu schauen, was es zu entdecken gibt. Als Methode für diese Selbstfindung schlägt sie vor, sich eine Papiertüte über den Kopf zu ziehen. Bekannter ist das als Hilfsmittel gegen Hyperventilation. Im Text von Paperback wird aus dem Gegenmittel gegen physische Atemnot eines gegen psychische Erstickungszustände. Hayley Fohr wurde 1989 geboren, in Lafayette im US-amerikanischen Staat Indiana. Mit 16 Jahren hatte sie ihre erste Gitarre und schrieb auch gleich ihren ersten Song. Sie entsprach nie dem Klischee einer zarten Sängerin und Songwriterin. Ihre tiefe Stimme, verzerrte E-Gitarren und dissonante Klanglandschaften sind ebenso Teil ihrer Musik wie himmlische Akkorde einer 12-seitigen Akustikgitarre und kammermusikalische Arrangements mit Streichern und Holzbläsern. Ihre künstlerische Heimat ist weit entfernt vom Mainstream. Welche Einflüsse da am Werk waren, fällt ihr aber schwer zu sagen. It's hard to say, it's hard to pinpoint. I did sing a lot of Italian arias and like jazz and blues when I was going through the early years of training. In den ersten Jahren meiner Gesangsausbildung habe ich viele italienische Opernarien gesungen und Jazz und Blues. Mein Zugang zur Subkulturszene war Avantgarde-Musik. Ich weiß nicht warum. Die üblichen Grundlagen wie Rockmusik, No Wave oder Punk habe ich verpasst. Ich bin direkt bei der Musik gelandet, die etwas seltsamer war. Auch ihre Entwicklung als Gitarristin und Songschreiberin folgte nicht dem gängigsten Muster. Anderer Leute Songs zu covern, war nie so mein Ding. Ich kenne auch viele, die ein Instrument lernen, indem sie Platten auflegen und mitspielen. Aber ich interessierte mich einfach dafür, wie ich meinen Gesang selber begleiten könnte. Und das schien mit der Gitarre am meisten Spaß zu machen. Als ich mir dann meine erste Gitarre gekauft habe, habe ich auch gleich meinen ersten Song geschrieben. Der war noch ziemlich einfach. Ich weiß nicht, ob er was taugte. Songs zu schreiben war eine ganz natürliche Reaktion von mir. Fohr spielt oft auf einer 12-seitigen Gitarre. Sie beschränkt sich in ihren Konzerten auf 2 verschiedene Stimmungen der Saiten, weil komplettes Umstimmen aufwendig ist. Die Griffbilder der Akkorde hat die Musikerin allein entdeckt, ohne Unterricht zu bekommen. Sie greift oft unkonventionell und die vielen nicht gegriffenen mitschwingenden Saiten lassen einen eigenen Sound entstehen. Oh, please, please. Hayley Four spielte im Alter von 17, 18 Jahren zusammen mit Katie Lemming in dem noise-lastigen Punk-Duo Cro-Magnon. Sie konzentrierte sich damals auf das Gitarrespielen. Gesungen hat sie in der Band kaum. 2007, am Ende ihrer Highschool-Zeit, erfand sie für sich und ihre musikalischen Projekte das Pseudonym Circuit des Yeux. Der Name ist eine schwer übersetzbare Mischung aus englischen und französischen Wörtern für Kreis oder Stromkreis und Augen. Sie begann in Bloomington, Indiana, ein Tontechnikstudium, doch empfand sie die Zeit dort eher als Belastung. Mit Partykultur und Koma-Trinken konnte sie wenig anfangen. Am Ende ihres Studiums hatte sie zwar ihren Abschluss in der Tasche, aber auch $50.000 Schulden wegen der Studiengebühren. Alle Platten, die sie bis zum Examen im Jahr 2012 als Circuit des Yeux aufnahm, waren reine Soloprojekte. Erst danach öffnete sie sich für eine Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Einer von ihnen ist der Gitarrist und Organist Cooper Crane. Crane ist ein experimentierfreudiger Musiker, der mit den Bands Cave und Bitchin' Bayas bekannt geworden ist. Die Musikerin hatte Crane 2010 kennengelernt. Kurz nach Ende ihres Studiums zog sie nach Chicago, wo sie bis heute wohnt. Mit Crane macht sie immer wieder zusammen Musik. Als ich nach Chicago zog, haben Cooper Crane und ich jeder $600 investiert und ein professionelles Tonbandgerät von Otari gekauft. Für $200 habe ich dann von einem Freund einen Raum angemietet. Und wir haben in einem Monat mit dem Tonbandgerät und weiterem Equipment unser eigenes Studio aufgebaut. Für die Schalldämpfung der Wände habe ich Eierkartons aus dem Café geklaut, in dem ich damals arbeitete. In dem Studio wurde das Album Overdue aufgenommen. Das Album Overdue aus dem Jahr 2013 ist das erste, auf dem fast jeder Track mit einer kleinen Band eingespielt wurde. Ein Höhepunkt der Platte ist Someday. Das intensive, minimalistische Hämmern von Gitarren und Schlagzeug und der wilde Gesang sind Ausdruck tiefer Frustration, erinnert sich die Künstlerin. Ich war sehr unzufrieden mit meinem Platz in der Gesellschaft, mit der Universität. Vielleicht auch, weil ich das Gefühl hatte, nicht genug wahrgenommen zu werden. Ich finde heute noch, dass junge Leute mit die genialsten Ideen haben, aber sie werden einfach nicht ernst genommen. Vielleicht, weil sie nicht so viel Erfahrung haben. Der Song Someday war wie eine Erlösung für mich. Wahrscheinlich ist er der einfachste, den ich je aufgenommen habe. Die Energie kam von allen, die da mitgespielt haben. The energy was just, you know, provided by the people in the room. Run! Ganz anders klingt die Musik von Four, die sie 2016 unter dem Pseudonym Jackie Lynn veröffentlichte. Sie verzichtete bewusst auf ekstatische Stimmausflüge, sang ganz harmonische Background-Chöre ein und hielt die Songs kurz. Die Instrumentierung des Mini-Albums Jackie Lynn ist kühl und elektronisch, mit einer archaisch klingenden Rhythmusmaschine anstelle eines akustischen Schlagzeugs. Im Mittelpunkt der Platte steht die Kunstfigur Jackie Lynn, eine Frau aus der ländlichen Provinz, die nach der Flucht in die Großstadt zum Kokaindealer wird. Als Circuit des Yeux singt die Musikerin dagegen Texte, die keine klar erkennbare Geschichte erzählen und nicht leicht zu entschlüsseln sind. Es sind oft Momentaufnahmen von Emotionen und Erfahrungen zwischen Isolation und Selbstfindung. Eine Zufallsbegegnung auf der Straße kann sie dazu anregen, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und zu fragen, was diese unbekannte Frau zum Weinen gebracht hat, die ihr gerade aus einer Filiale der anonymen Alkoholiker entgegenkommt. Einer ihrer Songs wurde von einem alten englischen Sprichwort inspiriert. Er heißt »A Story of This World«, eine Geschichte dieser Welt. In Ermangelung eines Nagels war das Hufeisen nicht zu retten. Mangels Hufeisen war das Pferd dahin. Ohne Pferd war der Reiter verloren. Ohne Reiter ging die Schlacht verloren. Alles Gold wird zu Staub. It is heavily lifted and inspired from an old English proverb, actually. Als ich das Sprichwort das erste Mal las, hat mich das ganz schön getroffen. Ich mag diese Einfachheit. Ich halte es für extrem wichtig, die eigenen Wertvorstellungen zu überprüfen, sich Kultur und Gesellschaft anzuschauen und die Motive zu hinterfragen, hinter all dem, was passiert. Der Song Story of This World entwickelt sich kontinuierlich weiter. Er soll Zugang zu einer bestimmten Epoche verschaffen. Es ist eine Geschichte von der Welt, die sich ständig verändert. Thank you. Das war der erste Teil des Songs »A Story of This World«. Im zweiten wird Hayley Force Gesang ekstatischer und sie wiederholt immerzu die Zeile »You lost the battle«, »Du hast die Schlacht verloren«. Auch manche andere Stücke von Circuit des Yeux sind bis zu 7 Minuten lang und nehmen am Ende überraschende Wendungen. Codas, die sich vom Rest der Lieder deutlich unterscheiden. Die Komponistin kommt zu diesen Strukturen ganz intuitiv, ohne besonders clever oder ungewöhnlich sein zu wollen. Für sie fühlt sich das ganz natürlich an. Yeah, to me it feels quite natural, but I guess I find that each song has like multiple parts to it. It's like a story or a movie or something, an unfolding of. Ich finde, jeder Song hat viele verschiedene Teile. Wie eine Geschichte oder ein Film oder eine Reise, die sich nach und nach entwickelt. Bei diesen Codas kommen dann Improvisationen hinzu oder ein Nostalgie-Loop. Das Auffrischen von fernen Erinnerungen kann sehr eindringlich sein. Eine Coda kann auch das Grundthema einfach etwas anders interpretieren. Das ist alles ziemlich psychedelisch. It's all pretty psychedelic. And yeah, I definitely utilize that in my composition. Nobody said it was easy, but it was so easy to stand alone, the breeze in my hair, the wind in my black fly coming round the bend. Is it a hard eye looking for, or a 24-hour in store? It's a two-way street, they're always talking about, and you're coming up straight. Only two ways, when you're looking down, yeah, so forget the figure eight. Kommuniziert mit ihren Mitmusikerinnen und Musikern nicht in musiktheoretischen Begrifflichkeiten. Sie gibt eher bildhafte Spielanweisungen wie »Es soll nach Schmetterlingen am Himmel klingen«. Sie spielt am liebsten mit auch privat befreundeten Musikern, überwiegend aus dem Bereich von experimenteller Musik und Jazz. They do have freedom to express themselves, certainly. Sie haben auf jeden Fall genug Freiheit, sich selber auszudrücken. Es hängt natürlich immer vom jeweiligen Song ab. Manchmal habe ich einen fertig komponierten Part, den spiele ich ihnen dann vor und mit ihrer Hilfe klingt das direkt viel besser. Und manchmal sage ich zu ihnen zum Beispiel, es geht hier um eine schwarze Fliege. Und jeder von ihnen hat eine andere Auffassung davon, wie sich eine schwarze Fliege anhört. Das finde ich viel interessanter, als einen Part für eine schwarze Fliege zu komponieren und dann an die Band zu verteilen. Giving it to everybody. Fors scheue Persönlichkeit scheint wie verwandelt, wenn sie sich auf der Bühne absolut furchtlos ihren wilderen Gesangsausbrüchen hingibt. Momente, in denen sie dabei das Bewusstsein loslassen kann, beschreibt sie als transzendent. Andererseits ist auch bei Konzerten immer noch etwas von ihrem zurückhaltenden Wesen spürbar. Ihr Gesicht versteckt sich oft hinter ihren Haaren. Und bei ihrem Kölner Konzert ließ sie nach den ersten beiden Stücken das ohnehin schon spärliche Licht ganz ausschalten. Sie und ihre beiden Mitspieler an Kontrabass und Schlagzeug waren von da an nur noch als Schemen vor der Lightshow zu sehen. Als Cirque des Yeux geht sie seit 10 Jahren auf Tour. In Europa zu spielen war wunderbar und hat mich sehr bereichert. Nicht jeder Musiker hat das Glück, so etwas zu erleben. Die Leute hier reagieren sehr direkt. Ich brauche die Energie aus dem Publikum unbedingt. Wenn ich da nichts spüre, fällt es mir schwer, selber intensiv zu sein. Andererseits war diese Tournee auch irgendwie frustrierend für mich. Immer im Vorprogramm zu spielen, ist eine große Herausforderung. Du musst das Publikum erst einmal für dich gewinnen und manchmal ist es schwer herauszufinden, wie es gerade drauf ist. Es ist in jeder Stadt anders. Ich habe damals extrem positive und negative Erfahrungen mit dem Publikum gemacht. Wenn du allein auf Tournee gehst, hast du viele Freiheiten. Wenn du jeden Abend spielst und improvisierst, entwickelt sich deine Musik enorm weiter, ganz unvorhersehbar. Allein unterwegs zu sein, kann natürlich hart sein. Du kannst im Grunde nur das mitnehmen, was du auch selber tragen kannst. Ich bin mit dem Zug gefahren oder habe mir späte Flüge in der Nacht gebucht, für 10 Euro damals. Aber jetzt habe ich ja eine Band und mir ist es lieber nicht zu fliegen. Wir haben sogar einen Fahrer. Das fühlt sich schon nach Luxus an. Hayley Four hat Musik einmal ihre Religion genannt. Sie ist für sie keine Beschäftigung, kein Beruf. Tatsächlich hat Musik sie aus einer schweren Depression gerettet. In einem Interview berichtete sie von der Zeit kurz nach ihrem Versuch, an einer Universität in Lafayette Fuß zu fassen. Statt Kerntechnik zu studieren, nahm sie nur ihre eigene Musik auf. Und schon bald musste sie erst einmal wieder zurück zu ihren Eltern ziehen. Das Jahr 2008 verbrachte sie hauptsächlich im Bett. Sie aß fast nichts, wusch sich nicht die Haare und verkroch sich in ihrem Zimmer. Nur mit Hilfe der Musik, sagte sie, fand sie auch wieder den Weg hinaus. Music is the healing force of the universe. Musik ist die heilende Kraft des Universums. Die 29-Jährige kann dieser Aussage des Saxophonisten Albert Ayler aus ganzem Herzen zustimmen. Absolutely. I think that's a beautiful thesis statement of just for being on Earth. I think music is the universal language. Musik ist die weltumfassende Sprache. Sie ist rein und voller Liebe. Ich glaube, Kriege wurden noch nie durch Musik geschaffen, nur Frieden und Harmonie. Musik zu entdecken hat mir Zugang zu allem in meinem Leben eröffnet. Es ist ein Traum, allein dieses Privileg, überhaupt Musik zu machen. Mir ist klar geworden, alle Menschen aus meiner Umgebung und das Ganze drumherum meiner Realität sind mir durch die Kraft der Musik geschenkt worden. Das ist unerklärlich und heftig. Das aktuelle Cirque du Soleil-Album Searching for Indigo widmete Hayley Four einem ganz besonderen Tag in ihrem Leben, dem 22. Januar 2016. An diesem Tag ging ihr im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf. Ihr Blick auf ihr Leben und die Welt veränderte sich. Ausgangspunkt waren ihre jahrelangen Erfahrungen als Außenseiterin. I think being different in any way is very uncomfortable, at least once in everyone's life. Jeder macht mindestens einmal in seinem Leben die Erfahrung, dass es sehr unangenehm ist, wenn man nicht so ist wie die anderen, weshalb auch immer. Und in so einem Moment brauchst du vielleicht jemanden, der sagt, ich fühle mich auch anders. Das kann sehr viel Kraft geben. Ich habe damals Leute kennengelernt, die sich auch so fühlten. Aber sie haben mir einen Ort gezeigt, an dem ich mich verstecken konnte. Sie sagten mir, Es gibt da so eine Finsternis, die ist berauschend und fühlt sich gut an. Du kannst es dir in dieser Dunkelheit schon ganz gemütlich machen, aber du bekommst gar nicht mit, was du alles verpasst. Ich fühlte, wie meine Sinneswahrnehmungen abstumpften. Etwas Schweres lag jahrelang auf meiner Brust. Something heavy has been on my chest for years. Vor beschreibt einen Prozess, der sich über 10 Jahre ihres Lebens erstreckte und schließlich in das Gegenteil von Dunkelheit umschlug. This is a 10-year process that I went through, and at some point the darkness became so dark that it compounded into a white light. Irgendwann wurde es so finster, dass ein helles, weißes Licht daraus entstand. Da kam vieles zusammen. Ich verstand meine Rolle auf der Erde und was es bedeutet zu leben und Freude zu erleben. Mir wurde der Unterschied zwischen Glücklichsein und Freude klar und was Intuition ist. Und ich begriff, wie wertvoll es ist, ganz unverfälscht und rein die eigene Realität darzustellen. All das passierte mir vor ungefähr 2 Jahren. So etwas können alle Menschen irgendwann einmal erleben, das gibt es tatsächlich. Jeder hat natürlich seine eigene Geschichte. Das war eine ganz große Lektion in meinem Leben, ein 10-jähriger Lernprozess. Dafür bin ich dankbar und dafür, dass ich diese Entwicklung gemacht habe. I'm grateful for it and I'm also grateful to be on this side of the story. Sie hörten Rock etc., der Weg ins Licht. Die US-amerikanische Musikerin Hayley Fohr alias Circuit des Yeux. Eine Sendung von Michael Frank. Technik Roman Weingart.